Hey, herzlich willkommen hier auf meinem Podcast-Channel. Ich bin Claudia Severin und ich zeige dir hier, wie du durch Network Marketing zum 9-to-5-Aussteiger-Experten wirst. Ich möchte, dass du nicht nur von deinem Durchbruch träumst, sondern dass er dir wirklich gelingt. Wenn ich dir bei speziellen Fragen helfen kann zum Thema Teampartnergewinnung, Ansprache, Lead-Generierung, Abschluss, Social Media, Branding, Marketing, kannst du mich auf Facebook erreichen oder auf Twitter @ClaudiaSeverin oder #FragClaudia. Für diese Frage bin ich dem Stefan super dankbar. Es ist ein ganz wichtiger Bereich, den ich heute ansprechen möchte und dir ein paar Tipps geben möchte. Und beim Stefan ist es so, dass er nicht zufrieden ist mit seiner Abschlussquote. Er hat sich da ein bisschen anders ausgedrückt, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Zunächst, lieber Stefan, wenn du das hören solltest, vor dem Abschluss kommen ja noch andere Dinge, um jemanden überhaupt so weit gebracht zu haben. Also scheinst du zumindest mal in der Ansprache und im Bereich, jemanden auf eine Präsentation einzuladen, da kannst du wahrscheinlich einen Haken dran machen. Aber jetzt möchte ich mal auf den Bereich des Abschlusses eingehen. Verzichte künftig darauf, mehr dem anderen weniger Raum für seine Fragen zu geben, sondern versetz dich mehr in die Position, ihn zu qualifizieren. Also deine Aufgabe ist die eines Qualifizierers, eines Fragestellers. Nicht, dass wir die Fragen unseres Interessenten nicht beantworten wollen. Ganz im Gegenteil, aber viele Fragen sind Alibi-Fragen. Wofür? Um einzig und allein etwas hinauszuzögern. Und das ist die Entscheidung. Den Braten riechen die ja schon alle. Also, ich persönlich möchte, dass ich mein Gegenüber wirklich qualifiziert. Ich möchte rausfinden, ob er zu meinem Business passt. Ich möchte seinen Antrieb, ihren Antrieb herausfinden. Ich möchte wissen, ob ihn das wirklich interessiert, was ich anbiete. Es ist nicht in diesen Gesprächen für mich wichtig, etwas zum Abschluss zu bringen. Ich bin da irgendwie in einer ganz anderen Situation, in die ich mich da rein begeben habe. Ich möchte heraussondieren, ob diese Person mich als Businesspartner wirklich anspricht. Wenn du den Eindruck erweckst, du willst unabhängig irgendwelcher passenden Qualifikationen, irgendwelcher großen Interessen, jeden, dann spürt der ohne das große Interesse natürlich auch, dass dich offensichtlich Quoten interessieren oder dass du seine Registrierung bitter brauchst. Vielleicht geht er davon aus, dass du damit gleich ganz viel Geld verdienst, was ja in der Regel gar nicht mal der Fall ist, aber in dem Moment weiß er das vielleicht nicht so. Jeder weiß doch wirklich, ob er gut ist, ob er Fähigkeiten hat, die zu etwas passen würden. Okay, ich vergleiche das mal mit einem normalen Jobangebot. Es gibt eine Stellenausschreibung, einen Job und sagen wir mal 100, 200, 300 Bewerber. Und davon werden je nach Berufsbranche vielleicht 5, vielleicht 10, vielleicht 20, vielleicht auch mal 30 Leute eingeladen. Und das kommt darauf an, wie sicher vielleicht Vorqualifizierungen in einem Job gemacht werden können durch Zeugnisse oder ob man zum Beispiel mit anderen in so ein Assessment Center eingeladen wird. Fakt ist auf jeden Fall, für die eine Person, für die eine Stelle, gibt es mehr als eine Person, die den Job auch wirklich haben will, brennend haben will. Und somit ist der Arbeitgeber ja in einer recht relaxten Position. Der sich einen abmurkseln kann, das ist natürlich der Bewerber. Okay, im Network Marketing ist es eben so, dass der natürlich weiß, ja, wir müssten ihm etwas schmackhaft machen. Und den Fehler machen wir auch oft. Ja. Wir prüfen unseren Kontakt. Er muss uns nicht prüfen. Es gibt immer so Leute, die einem sagen, ja, du musst mich halt jetzt mal überzeugen davon, dass das das Richtige für mich ist. Nein, das muss ich nicht. Ja. Ich muss schauen, ob ich ihn als Sponsor überhaupt haben möchte. Also, zeige nicht, dass du auf jemanden angewiesen bist und zeige nicht, dass du ihn brauchst. Zweitens, du musst lernen, wenn du es nicht schon tust, mehr Fragen zu stellen. Ganz einfache Frage. Was hat dir denn am besten gefallen, was du gerade gesehen hast? Und dann fangen sie an und dann bohre ich nach. Und je mehr sie positive Sachen rauslassen, umso mehr grabe ich nochmal nach, damit noch mehr positive Dinge kommen. Und dann kann ich ganz konkret fragen, das sieht so aus, als wärst du bereit zu starten. Das klappt, das muss man einfach mal ausprobieren, anstatt vielleicht Unnötiges in die Länge zu ziehen. Wenn sie aber kritische Fragen haben, kritische Bemerkungen, musst du herausfinden, wo wirklich ihnen persönlich der Schuh drückt. Weil sonst wären sie gar nicht bereit gewesen, die Zeit zu opfern, um sich etwas anzuschauen. Irgendwo gibt es diesen Hot Button und den musst du ihnen dann unter die Nase reiben. Ja, es gibt einen Praxisleitfaden, vollgestopft mit Fragen und Vorgehensweisen, den du auf meiner Webseite hier auch mal anschauen kannst, beziehungsweise auch erwerben kannst, wenn du magst. Auf jeden Fall, dort sind exzellente Möglichkeiten drin, wie du deinen Kontakt zum Abschluss bringst. Und jetzt verabschiede ich mich, wünsche dir viel Erfolg und freue mich aufs nächste Mal. Und gerne, wenn dir meine Tipps geholfen haben, empfehle mich weiter. Bis dann, ciao.